Die Persönlichkeiten der ausländischen Parteien äußerten die Überzeugung davon, dass der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas eine ausgezeichnete Konzeption für den endgültigen Sieg der Koreanischen Revolution vorlegen wird. Anlässlich des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas richteten der Vorsitzende des Obersten Rates der neuen Sozialistischen Partei Rumäniens, der Vorsitzende der Russischen Front zur Rettung der Nation, die Sekretärin des Setka der All-Union Bolschewistischen KP Russlands und der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und internationale Sekretär und der Generalsekretär der KP Großbritanniens, Marxismus-Leninismus, Glückwunsch-Telegramme und Briefe an Genossen Kim Jong-un. Darin hoben sie hervor, der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas sei sowohl für das koreanische Volk als auch für die internationale sozialistische Bewegung, die auf dem von der Zuzideologie einer wahren sozialistischen Ideologie gewiesenen Weg für Freiheit und Fortschritt vorwärts schreite, ein großes erfreuliches Ereignis. Der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas werde die glänzenden Errungenschaften unter Leitung der großen Führer Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il bilanzieren und diese allseitig glorifizieren, sowie eine ausgezeichnete Konzeption für den endgültigen Sieg unter Führung von Genossen Kim Jong-un vorlegen.